Frankfurter Geschäfte. Kapitel 1. Das Flugzeug ist im Landeanflug. Per Rasmussen faltet seine FAZ zusammen und sieht aus dem kleinen runden Fenster. Er genießt den Blick auf Frankfurts Skyline. Das ist also Manhattan. Beeindruckend, wirklich. Ein bisschen wie New York, denkt er. All diese Wolkenkratzer, Ausdruck von Macht und Geld. Und ich demnächst mittendrin. Fast hätte er laut gelacht. Naja, die FM-Bank ist nur eine sehr kleine Bank. Aber, obwohl es Samstagmorgen ist, war der Flieger voll besetzt mit überwiegend männlichen Geschäftsleuten, die sich jetzt alle Richtung Ausgang schieben. Aber Claudius entdeckt seinen Freund und zukünftigen Kollegen Per Rasmussen sofort. Der große, blonde Däne überragt alle anderen. Hey, hallo Per. Wie geht's? Hattest du einen angenehmen Flug? Komm, gib mir deine große Tasche. Und schon gehen sie los Richtung Ausgang und Parkplatz. Ja, danke. Ist schon ein echt starkes Feeling, über die City von Frankfurt einzufliegen. Ja. Nicht? Richtiges Weltstadtgefühl. Und das bei nur ungefähr 670.000 Einwohnern. Wir können uns gleich ins Getümmel stürzen, wenn du willst. Klar, gern. Was hast du vor? Wart's ab, antwortet Claudius mit einem breiten Grinsen. Okay, vielleicht kannst du mir auch schon ein bisschen über die Arbeit. Alles der Reihe nach. Heute ist erst Samstag und Wochenende. Hier, steige ein. Mit diesen Worten hält Claudius Peer die Autotür auf.